Ja, dann mach mal. Hallo und willkommen zum Business Wir Podcast. sind kein Erotik-Podcast. Wir sind ein Oh! Erotik-Podcast. Läuft Escalated. euch schon? Das läuft schon. Außer Nehmen wir schon auf? Willkommen zu unserem Podcast. Ja, Ja, hallo erstmal. ich wollte die Introduction machen. Willkommen zu unserem Podcast. Pot ist Englisch und Podcast. heißt Topf. Deswegen haben wir hier einen Topf, mit dem machen wir absolut nichts. Hey. Nein, da ziehen wir theoretisch unsere Themen draus. War mal so Aber geplant. haben wir nicht so gemacht, aber egal. Ja, machen wir jetzt Dafür trotzdem machen wir. nicht, aber Wir haben auch keinen Topf, wir haben eine Eisschale. ohne Eis. Ohne Eis leider dieses Mal. Wir haben nämlich schon ein paar mehr Aufnahmen gemacht, die alle kläglich Mehr gescheitert dazu sind. gleich. Zunächst könnt ihr mal unseren Topf hören. Oh, das war ein guter. Geübt. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ja, willkommen zur viereinhalbten Folge. Wir haben ja Ja, schon ein paar willkommen. aufgenommen. Zum Beispiel haben wir uns bei einer gedacht, hey, wäre lustig, das Mikrofon nicht Ja, anzustecken. es war sehr Wäre lustig. lustig. 50 Minuten haben wir aufgenommen. Wir haben quasi vor uns hingestarrt, auf ein Mikrofon gestarrt, Sehr viel uns geredet, guten eingebildet, dass wir mit Content. Leuten Ja, reden. Das ist war eigentlich sehr auch gut. interessant. Ja. War Wir haben lustig. danach 3 Jahre geweint, waren depressiv, deswegen können wir jetzt auch erst jetzt, wo wir wieder entlassen sind, an den Podcast weitermachen. Genau. Willkommen zur Aber viereinhalbten ja, Folge. willkommen zum depressiven Podcast. Ja, über die Kategorie haben wir uns mal Okay. geeinigt. Ja, genau, Podcast. Pod, Englisch, wisst ihr alle, habt ihr alle schon gelernt, gell? Habt ihr eure Vokabeln brav gelernt? Mit Karteikarten. Mit Karteikarten. Pod heißt Topf. Auf Englisch. Weil du hattest ja tatsächlich Angst, Ja. dass unser Podcast eine andere Assoziation hervorrufen könnte. Nein, also mit Pot ist hier tatsächlich ein Kochtopf gemeint. Ja, also Lustigerweise. eine Wir kochen zwar Schüssel nicht, aber halt. ja. Wir könnten mal eine Kochfolge machen, das wäre Oh cool. ja, da, ja, Wir das klingt kochen. bestimmt super. Ja, Man ist mir hört so ein egal. bisschen Das ist mir Schnipseln, man egal. hört so ein bisschen Wasser Finde ich gut. kochen. Nee, lass mal machen. Ja. Genau. Wer sind wir eigentlich? Ich Also, bin. ich, natürlich, gehen wir jetzt erstmal davon aus, ihr kennt uns. Man kennt uns ja. Man kennt uns, Wir wirklich. sind ja relativ Der berühmt. gemeine Mensch kennt uns. Und wenn ihr uns nicht kennt, was sollen Sie dann Könnt ihr machen? bitte einfach alle Ja, gehen? ist echt so. Ich will euch nicht. Ganz ehrlich, ich will nur Leute, die uns auch kennen. Die wissen jetzt, hier neben mir sitzt die Theresa, hier sitze Ja. ich. Ich heiße Laura. Also ich bin ja nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, ihr dürft uns auch anhören, wenn ihr uns nicht kennt. Aber Ich möchte vielleicht. an der Stelle auch meine Mutter zitieren. Immer wenn ich Auto fahre, kommt das. Ah ja. Ja, Dieser traurig. panische Griff so an den, Ja! an den, an die Tür. Das Ja, ist gut, wenn genau man das. Gesten macht beim Podcast, oder? Ja, Das ich dachte kommt mir auch gut. gerade gestikuliert. Das ist aber Greift mühe. in die Das Luft. ist so ein Grabscher, Ja. eigentlich, den du da machst. So ein panischer Ja. Beifahrer-Grabscher. Nee, eigentlich ist es Ein so eher schönes Wort. dieses Halter. Ich muss jetzt mal. Dieses Halteteil da oben Gesten am sind Dach. schlecht. Zitat Laura macht gerade eine Geste. Sehr schön, sehr schön. Naja, gut, auf jeden Fall. Ja, genau. Wo waren wir? Ja, was sind wir für ein Podcast? Podcast, wir haben uns noch nicht über die Kategorie geeinigt. Vielleicht Das sind können wir wir eigentlich gleich mal Erotik, anschauen. vielleicht sind wir depressiv, vielleicht sind wir Comedy. Oh. Das könnt ihr entscheiden, ob wir Ja. Comedy sind. Comedy. Wir gehen jetzt gerade mal schnell in die Spotify. Spotify-Kategorien. Und Das ist was eine ja auch gute App. ganz lustig ist, ist, dass da ja sehr viele Erotik-Podcasts sind. Sind halt Wusste ich wirklich. ja auch Das nicht verstehe ich davor. nicht und toll bei mir letztens gerade nicht. Ja, das ist Aber. gute Vorbereitung. Oh, warte, ich Ich würde sollte vielleicht sagen, nochmal wir meinen nehmen mal Ton aufnehmen. hier mein Handy, weil das Dein hat Handy? WLAN. Tränen. Auf jeden Eng. Fall, was es Oh, auf jeden ich hab Fall für eine Ton. Kategorie gibt, ist ja Top-Podcast. Ja, da sind wir auch drin. Das Das sind wir ja schon, weil man kennt uns ja. ist eigentlich unsere Kategorie, da sehen wir uns auch einfach. Wenn uns jemand fragt, hey, wo sehen Sie sich selbst in 2 Monaten? Dann sage ich in der Top-Podcast-Kategorie. Top-Podcast. Sieht man es auf Top-Podcast. Wer ihrem hat sich das Popschutz? ausgedacht? Top und Pot ist ja eigentlich dann Top-Pot. so. Ja, das ist Das wie kannst du umdrehen. with Wins. Wins. Es muss hier meine Pronunciation. So, dann gibt es noch die Kategorie Wissen, das sind wir auf jeden Fall nicht, Sind wir auf weil wir gar sind ein keinen Fall. bisschen dumm. Sehr So, dumm. Ja. Nachrichtenpolitiken, ja, Wir Nachrichten können über einfach unser mal, Leben. wir können ein paar Nachrichten machen, einfach mal. So ein Einfach paar mal Fake so. News eigentlich. Wir reden Ja. mal über Politik, obwohl wir keine Ahnung von Politik Lass haben. es, Das wäre nee, mal lass es als cool. Kategorie Ja, einführen. Jeder ja. macht immer eine Nachricht nach. Okay, Ja, ja, finde ich gut. finde ich gut. Ja, Schaut's dann gibt's auch. noch hier Business und Technologie. Sind wir auch nicht so ganz. Geschichten, Interviews, Lifestyle, Interviews. Ja, doch, wir machen schon ein paar Interviews, glaube Interviews. ich. Wir kriegen Wir, bestimmt berühmte Gäste, weil ja, man kennt uns klar, ja. Die man stehen ja kennt jetzt schon uns. Schlange. Ja, echt so. Jeder sagt Also, so, hey, hey, ihr habt ja euer schon drei Podcast. Folgen, ist ja schon bei der viereinhalbten Ja. Folge. Eigentlich könnt ihr mich mal einladen. Das Eigentlich haben wir könnt schon oft ihr mich gehört. mal einladen, ja. Ja, dann gibt's hier noch Lifestyle und Gesundheit. Sind wir gesund? Nee, wir sind sehr krank, wirklich. Also, wir sind so krank. Also, Kommt da noch was? ich sehe Wir jetzt sind so hier krank die wie, Pest in deinem Gesicht, die Pestbeulen. Danke. Ihr Arm ist schon abgefallen, sie hat auch lebt da leider. Bitte fühlt euch nicht gemobbt. Ja, das ist wirklich ein bisschen gemein. Ja, sorry. Gemein. So, dann gibt's noch Gaming. Gaming. Finde ich scheiße. Machen wir nicht. Sport und Freizeit finde ich auch absolut scheiße. Freizeit auch ist nicht mein Ding. Aber das Prinzip einfach nicht. Weil schau mal, das ist eine, also das ist jetzt auf Deutsch eingestellt, aber da steht einfach Gaming. Wieso steht da nicht Spieling? Also ja, ich hasse ja Leute, die ihre Instagram Captions auf Englisch haben. Du sitzt auf jedem anderen Spiel. Zitat, Laura. Ja, da gibt's noch Musik. Sind wir auch nicht so? Sind wir nicht so musikalisch? Wirst du nicht sind mal wir musikalisch? Ich glaube, ich mach ich mal eine Musik. Ukulele. Ja, lass mal ein bisschen oh. Musik machen. Oh, ja, ich habe ein komisches. Neben uns liegt tatsächlich ein Keyboard. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Wir sitzen ja auch auf dem Boden. Ja, stimmt. Wegen unserem Niveau. Nivea. Ja. Nivea ist auch eine gute Marke. Ich weiß auch gar nicht, ob wir über Marken sprechen dürfen. Ja, ist auch nicht, aber ihr könnt uns gerne sponsern. Sponsert Nivea, uns auch mal. Wir sagen einfach euren Namen ein paar Mal. Nivea. Nivea. Das ist jetzt auch eigentlich ein Witz aus der ersten Folge. Na, den kennt ihr jetzt auch gar nicht. Kennt ihr nicht, so. Aber wir finden es sehr lustig gerade. Ist immer schön, wenn man Witze bringt, die die Zuhörer nicht verstehen. Ja. Aber naja, das liegt halt an der verschollenen Folge. Viel Spaß damit. Dieser Witz wurde Ihnen präsentiert von Kia. Oh. Sponsert uns! So, dann gibt's noch Kinder und Familie. Sind wir kinderfreundlich? Nein. Wir können unsere Familie einladen. Nein. Ja. Unsere ja, und Familie Comedy. Sind eh schon unsere Hörer, also passt ja. Stimmt. Weil mehr wird doch. Ja, liebe Familie, schön, dass ihr uns zuhört. Wir haben zwei Zuhörer, genau. Meine Mama, deine Mama. Hallo, Grüße an meine Oma noch. Hört die auch zu? Ja, hört zu. Oh, dann haben wir schon drei. Toll. Meine Oma hört nicht zu, weil meine Oma kann nicht so mit Technik. Ja, meine auch nicht, aber ich spiele das einfach vor. Ja, das geht auch. Das ist ein Sorgfalt daneben. Ja, Themen. Du hast quasi nicht eine Unterhaltung mit ihr, sondern du spielst dir eine Unterhaltung mit dir selber vor und dann immer sagst einfach nichts eine Stunde lang. Ja. Ja. Aber ich tipp sie immer so an, so. Verstehst? Verstehst? Oh, jetzt ist jeder wieder. Man sieht auf dem Bildschirm den Ausschlag. Das Ding ist ja mega. Ton. Wirklich mega ausgeschlagen. Ist ausgeschlagen, hat ausgeschlagen. Ich weiß. Ich habe auch nur einen Ausschlag, weil ich bin ja so krank. Aha. Lustig. Ja, okay. So, wie funktioniert der Podcast? Ja, gar nicht. Stimmt. Ja, wir haben uns ein bisschen was überlegt, wie wir unsere Themen tatsächlich, wie wir auf unsere Themen kommen, weil wir dachten uns, wir können jetzt nicht so 0815 kommen mit so Themen wie Kinder, Familie, Job, Sport und Freizeit, Lifestyle und Gesundheit, Gaming, Nachrichten. Wissen. Interviews. Ist ja alles langweilig. Ist ja langweilig, deswegen schon wir coolere uns, Themen. Was ist das Beste, um an komische Themen zu kommen? Über die wir auch vermutlich nicht reden können, was so ein bisschen schlimm wird. Wir dachten uns, Folge 5,5 drüber ärgern, aber ja. Wir dachten uns, das Beste ist eigentlich, wenn wir ein Pons-Wörterbuch nehmen. Pons. Das Sponsor und Pons. Pons. Und wenn wir das einfach nehmen und aufschlagen und uns einfach Nomen raussuchen. Ja. Wir nehmen tatsächlich nur Nomen bisher, genau. Weil wir diskriminieren Verben in unserem Podcast. Ja. Wir sind gegen Verben. Wir hassen Verben. Wenn ihr ein Verb seid, könnt ihr jetzt eigentlich aufhören. Aber also ihr könnt uns sponsern, aber ansonsten auch bitte gehen einfach. Also wir können uns sponsern, ohne das jemals anzunehmen. Ja, genau. Jetzt schlagen wir nämlich live unsere drei Themen für heute nach. Oh. Willst du zwei machen oder soll ich zwei machen? Du darfst zwei. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, so bin ich. Du darfst auch anfangen. Ja, habe ich so einfach so beschlossen. Oh, das ist ja schwierig. Lügendetektor. Ist ja schon ein schwieriges Wort. Aber darunter steht Luke, also. Ja, lass mal Luke nehmen. Also das ist Luke? Ich dachte, das ist ja der Name. Wow. Ja. Lügendetektor. Gut. Vielleicht sollten wir lieber, hier drunter steht Lügner und drüber steht Lügen. Ja, ein bisschen Lügen. Wir nehmen Lügen. Wir nehmen Lügen. Weil Lügendetektor ist schon ein bisschen zu spezifisch. Das ist ein bisschen spezifisch. Ist doch komisch, wenn man so spezifisch wird. Ja, so in der ersten Folge das erste Wort Lügendetektor. Genau. Damit können die Zuschauer, Zuhörer viel anfangen. Ja. So. Das ist auch echt langweilig, wenn wir so nebenbei so nachschlagen. Aber sie öffnet gerade das Buch. Sie hält ihren Finger. Sie hat ich darf ja nicht hinschauen. Paul, rote Karte und jetzt. Deutet. Es ist ein Bild, da ist Nein. einfach ein Bild von einem Sportgeschäft drin. Das verstehe ich aber auch nicht, warum wir da Bilder ja nicht, sind. Wir sind ja nicht Sport und Freizeit. So, Selbstauslöser. Gut. Sehr gut. Wir nehmen vielleicht einfach Semesterferien, das ist das nächste. Nee, das nehmen wir nicht. Komm, mach nochmal. Schau nicht hin. Und sie schlägt das Buch auf, blättert und wirft ihren Finger salopp aufs Blatt. Filet, was sind das eigentlich für... Filet, wir nehmen Filet. So. Echt? Wir nehmen Filet? Natürlich nehmen wir Filet. Da bin ich sehr gespannt. Hört ihr eigentlich das Kratzen vom Stift? Das klingt so schön. Ich liebe das so. So, du bist dran. Ich bin Bitte dran. Mach was Besseres als Filet. Ja, ich bin mir sicher, wir können nur 10 Sekunden über Filet reden. Wir können so lange über Filet reden. Oh. Ja, Notfall machen wir dann noch ein viertes Thema spontan. Was ist das? Mehltau. Wer kennt nicht Mehltau? Mehltau. Liebe Zuhörer, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was Mehltau ist. Was ist eure Meinung zu Mehltau? Ich merke jetzt, dass es eine ziemlich seltsame Idee war, aber egal. Vielleicht hätten wir die vorher nachschauen sollen. Vielleicht machen wir das ab Folge 2, 5,5. Ab da sind wir nämlich gut. Falls ihr euch übrigens fragt, warum wir jetzt mit Folge 4,5 anfangen, wir haben natürlich, ihr kennt uns ja, wir haben ja schon ein paar Folgen aufgenommen. Ja, man kennt uns ja. Klammer auf. Ihr kennt uns nicht. Das ist die erste Folge, aber wir fanden es lustig. Hahaha, ha, ha. Wir sind so witzig. Ich möchte die Klammer zumachen. Okay. Okay. Finde ich jetzt ein bisschen krass von dir, aber... So, jetzt schlag mal hier dein Wort nach. Ja. Das finde ich jetzt nicht so gut, dass du bei S bist. Mm. Bin jetzt eigentlich dagegen. Ja, Strahlendosis. Mensch, dieses Wörterbuch von Pons hat wirklich sehr gute Wörter in sich. Das habe ich aber auch gar nicht aufgeschlagen, sondern ich habe schon hingeschaut. Also. Schön, dass es das 5 also Jahre dauert, Pons ist Wort wirklich ein gutes Wörterbuch. Oh, Pons. Textilien, ja. Cool, Lügen, Filet und Textilien. Willkommen zu diesem äußerst sinnvollen ersten Podcast. Ja. Wir haben uns übrigens auch... Podcast. Wir wollen unseren Popschutz ein bisschen bisschen herausfordern. Sorry, dass ich... Ja. Bitte spuck mich nicht an. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du mal deinen Fuß nicht so ans Kabel vom Mikrofon sorry. Tun? Wir haben ja schon... Haben wir Ausschlag? Ja. 3 Folgen ohne Mikrofon aufgenommen. Deswegen sollte die 4,5 bitte mit Mikrofon passen. Willkommen. So, jetzt geht's los. Wir haben ja hier unsere Liste, was wir alles tun möchten. Und jetzt kommt eigentlich als nächstes ein Freestyle-Rap. Aber ich würde fast sagen, dass wir den weglassen. Keine Ahnung, warum ich das aufgeschrieben habe. Wir können stattdessen Freestyle-Rap machen. Wir wollen kochen. Wir wollten kochen. Freestyle-Rap. Ja. Komm, das machen wir wirklich irgendwann. Also nicht jetzt, aber das wird unsere Kochfolge. Ja. Die große Kochfolge. Die große. Das machen wir vielleicht zum Jubiläum, so Folge 10. Ja. Wir machen auch das übrigens weiter mit Folge 2 dann. Also nach 4,5 kommt 2. Also wundert euch nicht. Ja. Wir haben nicht 5,5. Nee. Das gibt's nicht. Das wär richtig dumm. Also wer wird denn auf sowas kommen? Sehr komisch. So, lass mal über Lügen reden. Lügen. Ja, wie oft lügst du? Beine. Hast du heute schon gelogen? Habe ich heute schon gelogen, ja. Ich auch. Ich hab heute schon gelogen. Und das Problem ist, wir zeichnen ziemlich in der Früh auf. Es ist 10:26 Uhr. Ich habe heute schon gelogen. Wow, jetzt bin ich auf jeden Fall sympathisch rübergekommen. Du auch, super, ja, toll, die Leute mögen uns. Yeah, aber ganz ehrlich, jetzt ganz ehrlich, schaut euch jetzt mal bitte in den Spiegel und überlegt, habt ihr heute schon gelogen? Und ich wette, ihr habt heute schon gelogen. Weil wo fängt es denn an? Ganz ehrlich, bei guten Morgen. Wollt ihr wirklich jedem Menschen einen guten Morgen wünschen? Wollt ihr wirklich einen guten Morgen? Vielleicht wollt ihr einfach mal einen schlechten Morgen haben. Einfach auch mal sagen, hey, ich will nicht immer einen guten Morgen. Ich will mal aufwachen und wissen, ey, es ist jetzt scheiße. Joa. Ich will sehen, dass es draußen stürmt, obwohl ich eigentlich meine Badehose anhab gerade. Warum auch immer, wenn ich aufwache. Aber manchmal, wenn ich aufwache. Ist egal. Habe ich meine Badehose an, dann schaue ich raus. Und genau, mach den Kühlschrank auf, ist auch einfach nichts drin, außer verschimmelte Marmelade. Und das einfach ist mal einen so richtig schlechten nicht Morgen. Relatable. Ja, das ist was? Jeder Morgen bei mir eigentlich. Ich dachte, das wäre real. Ja, ich habe mal sowas gelesen, wie oft Leute am Tag lügen, aber ich kann es leider nicht mehr sagen, ich habe es vergessen. Danke. Wollte ich mal anmerken, ich wusste es mal. Ich muss so ein bisschen mehr ins Mikro, also ich will nicht so, ich will jetzt nicht so hier so. Mich tatsächlich hallo, liebe Zuhörer. Ist es so besser? Ja. Ja, wir haben 2 Mikros, das andere steht auch so da, aber wir haben leider noch keinen Anschluss, damit wir beide anschließen können. Deswegen nehmen wir jetzt mit einem auf, was ein bisschen... Ist ein bisschen blöd, weil wir sind schon ein bisschen nah. Das ist also, unangenehm. Also, das wird später... Oh, wir müssen dann später schauen, dass wir uns noch ein zweites kaufen. Auf Amazon. Bitte sponsert. Aber das zweite Mikrofon steht vor uns, damit wir professionell aussehen. Steht wirklich mit da. Dem Keyboard und so. Ich finde, es schaut alles aus wie so ein Tonstudio. Da hinten liegt Kopfhörer, die übrigens kaputt sind. Von Sennheiser übrigens. Bitte sponsert uns. Das ist eine gute Marke, ist nur leider kaputt gegangen. Toll. Danke, Sennheiser. Danke für nichts. Ja, deswegen fühle ich mich ganz professionell, wenn hier noch ein nicht angeschlossenes Mikrofon vor uns steht. Bitte überlegt euch auch mal Namen. Damit kennen wir uns ja aus, mit ihr nicht angeschlossenen Mikrofonen. Das klingt irgendwie komisch jetzt, ja, ich weiß nicht. Schon. Also, was wollte ich jetzt sagen? Überlegt euch bitte Namen für unsere Mikros. Ihr 2 Zuhörer da draußen. Mama bitte. Und Mama bitte von Laura. Bitte unterstützt uns einfach, wir würden uns so freuen, wenn wir 2 Zuhörer hätten, glaube ich. Die auch Kommentare schreiben. Ja, bitte schreibt Kommentare. Wir wissen noch nicht genau, wo wir laufen, aber wir wollen auf jeden Fall da kommen. Dass halt wirklich jemand Kommentare schreibt, ist halt schon next level. Ob du den einfach nur anhörst und dir denkst, ja, aber okay, ja, danke, jetzt hast du Wasser überall hingespritzt. Das ist schön. Wodka. Wodka, bitte sponsor uns. Wow, mein Teppich ist nass. Eigentlich ist jetzt alles nass, außer das Mikrofon. Soll ich auf Pause drücken? so. Wir sind wieder zurück. Eine kleine Pause. Ja, ich dachte mir, vielleicht wollt ihr nicht unser krankhaftes Lachen hören. Aber nächstes Mal lasse ich es einfach an. Ich bin fast gestorben. Sie ist gestorben. Ja. Ich mache jetzt den Podcast alleine. Ja. Willkommen zu Theresas Podcast. Ja, lügend. Ich habe gelogen. Du lebst noch. Oh, verdammt. Auf jeden Fall, bei dieser Statistik ist auf jeden Fall rausgekommen, dass Frauen unglaublich viel öfter lügen als Männer. Das war so die eigentliche Aussage. Also die Zahl war auch interessant, aber die weiß ich ja nicht mehr. Ich mag dich wirklich gern. Das halte ich für eine Lüge. Ja, ich habe aber lange Beine. Oh. Lügen haben ja bekanntlichermaßen kurze Beine. Warum eigentlich? Und eine lange Nase. Also das macht ja Sinn, aber ja, die kurzen Beine, ich finde es auch ein bisschen diskriminierend. Wenn du kurze Beine hast, hält dich jeder für einen Lügner. Finde ich eigentlich gemein. Du bist dann aber auch ein Lügner. Heißt das, Kinder mehr lügen? Ich verstehe das aber auch nicht. Warum? Ich verstehe es auch nicht. Deutsch ist komisch. Dass man nicht so schnell wegrennen kann, dass Lügen nicht so effektiv sind. Aber Lügen ja, sind sehr effektiv. Ja, ich glaube tatsächlich, das soll so meinen, dass du halt nicht so weit damit kommst. Du kannst ja nicht so weit damit rennen oder laufen. Ich kann das eigentlich sehr gut. Ich hole mir ein Skateboard und dann passt wow. Das. Lügen haben kurze Skateboards. Wieso muss das jetzt auch kurz sein? Kannst du bitte... Hallo? Diskriminierung. Ja, ja. Man lügt tatsächlich ziemlich oft. Ja. Lügst du gerne? Ich lüge gerne. Lügst gerne? Ich lüge richtig gerne. Also manchmal nicht, aber ich weiß nicht, so ab und zu. Ich find's auch lustig so. Weil, weißt du, Leute glauben mir sehr viel. Ich weiß nicht warum, weil ich jetzt 24/7 nur Bullshit. Aber Leute glauben mir einfach sehr viel und ich mag das einfach so komische, also nicht so schlimme Sachen, sondern einfach so Fake News zu verbreiten. Ja, ich glaube, ich kann jetzt nach dieser Folge nicht mehr vertrauen, sorry. Unsere Freundschaft ist jetzt auch beendet. Nein! Ich habe jetzt herausgefunden, dass du gerne lügst. Und dieser Podcast ist auch beendet. Auf Wiedersehen. Tschüss, wir haben uns jetzt verstritten. Ja, falls ihr ihn mochtet, tut's mir auch leid. Wir können uns jetzt einzeln folgen. Oh ja, wir machen jetzt so Battle-Podcast. Oh, das wäre es cool. Eigentlich. Und dann könnt ihr mal abstimmen, wer die bessere Folge hat. Wenn immer dieselbe Person gewinnt, ist echt traurig. Aber ihr könnt ja ein paar Mal lügen. Oh. Um das Gleichgewicht aber zu halten. Aber wenn wir zwei Zuhörer haben, ist ja blöd, weil... Meine Mama liked halt für mich und deine halt ja, für dich. Ja, eben. Danke, Mama. Bitte Sponsor. Mama, bitte Sponsor. Ja, ich lüge nicht so gern eigentlich. Aber ja, so Fake News sind lustig. Ja, genau. Das ist lustig. Also wenn es um wichtige Dinge geht, dann lüge ich auch nicht. Ich erzähle auch oft Bullshit. Ja. Und man muss halt aufpassen, dass man den richtigen Tonfall erwischt. Ja. Weil wenn du es nicht richtig rüberbringst, dann ist es halt eigentlich eine Lüge und kein Witz mehr. Aber würdest du sagen, dass so Fake News verbreiten eigentlich schon Lügen ist? Wo fängt Lügen an, frage ich dich. Wo fängt Lügen an? Im Lügenland. Da gibt's gleich so ein Kinderbuch. Ich kenne nur Rügen. Wo fängt Lügen an? In Rügen. Auf Rügen. Toll, toll, cool, auf Rügen. Mhm, ja. Bei Insel muss man immer auf sagen. Auf. Pass auf mit dem Kabel. Oh, oh, oh. Und das ist ganz komisch, weil ich sag immer in Kreta. Und es ist halt eigentlich falsch. Es ist halt eigentlich auf Kreta. Aber Kreta ist so groß. Das ist wirklich groß. Und meine Oma kommt halt von da und die kann halt deutsche Artikel nicht so gut. Cool. Deswegen sagt Artikel vor allem, Artikel. Sie sagt in Kreta, weil sie Artikel nicht so gut kann. Mm. Wie heißt das richtige Wort? Präpositionen. Auf. Ich wirke hier wirklich wie die Elite Deutschlands. Ja, wir sind übrigens Studenten, deswegen sind wir die Elite Deutschlands. Eigentlich können wir auch mal ein bisschen was von uns erzählen. Wir können aber auch lügen. Wir können uns auch einfach auf Elite-Partner anmelden. Und da was lügen. Die große Elite-Partner-Folge. Oh ja, bitte. Ja, ich find's wirklich lustig. Ja, egal, wir haben schon wieder viel zu viele Ideen und viel zu wenig gute Umsetzungen. Hast du noch was zu lügen zu sagen? Ja. Hast du mir noch was zu beichten, ne? Hast du mich angelogen? Ja, ich hab dich angelogen. Ich will gar keinen Podcast mit dir machen. Verdammt. Filet! Filet ist ein beschissenes Thema. Nee, ich find, über was willst du denn bei Filet reden? Ja, dann fang mal an. Hau mal was raus zu Filet. Filet, ganz ehrlich, Filet. Was ist Filet? Filet ist das Beste von Fleisch und Fisch. Das ist einfach das Geilste. Das klingt doch ziemlich edel. Ja, Filet. Weil du halt den letzten Buchstaben weglässt und dadurch ist es gleich ein Fremdwort. Aber alles, was auf Französisch ist, klingt irgendwie edel. Bandeau. Ist das schlimmste französische Wort ist Bandeau. Nein, Parfum. Aber es sind vier Buchstaben und alles, was da rauskommt, ist ein O. Ja. Bandeau. Oder Wasser. Wasser heißt, glaube ich, O. Ja, es ist Wasser heißt dann einfach O. O. Du schreibst es halt nicht. Also, es sind drei. Sind drei. Ja. Ja, nee, ich mag Französisch tatsächlich nicht so gern. Okay, ich mag Französisch sehr gern. Liebe Französischen. Liebes Frankreich. Bitte sponsert uns. Wow, dieser Witz ist super. Kannst du mir mal was von deinem Wasser geben? Was ist das eigentlich für eine Marke? Ich weiß nicht, irgendwie. Nee, bitte nimm's echt nicht. Ich hab gerade kurz ein bisschen davon. Aber ich hab Durst. Aber schon fast. Nee, nimm's echt nicht. Mach Pause und hol dir ein besseres. Das war gerade echt schwierig. So, hallo, wir sind wieder zurück. Ich habe was getrunken. Hallo. Es war eventuell Wasser, vielleicht auch Wodka. Mm. Wodka, bitte. Wir haben jetzt gerade mal Filet gegoogelt, einfach um zu schauen. Also es ist natürlich, ist eigentlich Filet? Filet hat zwei Bedeutungen. Mhm. Einmal ist es zarte Fleisch von der Lende. Mhm. Und bei Fisch ist es das entgrätete und enthäutete Fischstück. Nein, da steht Stück eines Fisches. Vom bitte Rücken eines richtig. Fisches. Oh, mhm. das Glück der Erde ist auf dem Rücken der Fische. Das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. Das würde ich mir als Koch, glaube ich, in meine Küche hängen. Ja. So als Profi-Filet-Kocher. Boah, das, meinst du, es gibt Profi-Filet-Kocher? Ja. Meinst du, dass Substantiv Kocher ist? Ich glaube auch fast. Kalorien? Nee, warte, damit habe ich vielleicht den Kochtopf gemeint, da kannst du kochen. Jedes Filet der Welt ja. hat pro 100 Gramm 290 Kalorien, laut Wikipedia. Danke, Wikipedia. Danke dafür. Du wolltest mir was von Österreich jetzt sagen. Und in Österreich heißt es tatsächlich auch Lungenbraten oder Jungfernbraten. Das macht null Sinn. Was wirklich kein Österreich, Sinn. Du bist komisch. Ich war ja tatsächlich jetzt 3 Tage in Wien am Wochenende. Jetzt kommt der schon wieder. Ihr wisst nicht, wie oft sie das schon in anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben. In unseren 3 Folgen. Und tatsächlich sagt man ja in Wien Kaffee. Das glaube ich dir immer noch nicht. Das ist aber so. Nein. Unsere Reiseleiterin hat es gesagt. Sie hat gesagt, so, du darfst auf gar keinen Fall Kaffee sagen. Wenn unsere Reiseleiterin sagt, spring aus dem Fenster, machst du es auch, gell? Ja. Nee, tolle aber, Reiseleiterin, toll. Wenn sie dabei sagt, ja, sag Kaffee, dann ja. Kaffee. Das glaub ich nicht. Aber der Kaffee, den ich da getrunken habe, war auch gar nicht mal so gut. Ja, so. Und die Sachertorte, ein Stück Sachertorte, kostet 7,10 Euro. Was? Ein Stück Kuchen. 7,10 Euro. Nur damit da dieses Original-Schokodings drauf liegt. Ja, darauf würde ich schon also, Wert legen eigentlich. Ich habe halt dann 20 Fotos gemacht mit diesem Original-Schokodings, wo Sacher draufsteht. Ja, die zeige ich dir jetzt am besten während dem Podcast, damit unsere Zuhörer so richtig schön was verpassen. Stimmt. Nee, die zeige ich dir gleich später. Wir haben eh schon überlegt, ob wir mal eine Folge einfach Kinderalben von uns anschauen sollen. So und alles, was wir tun, wir beschreiben auch nicht, was da drauf ist. Alles, was wir tun, ist so, aha, voll lustig. Ja, oh, genau voll süß. So. Ich habe noch nicht so was Schönes gesehen. Oh Gott, bist du hässlich. Ja, wahrscheinlich wäre es eher so. Ja. Ah, guck mal, das bist du. Ja. Sollten wir mal machen. Sollten wir echt machen. Wir haben sehr viele Ideen für sehr gute Folgen. Ja. News zum Beispiel. News? Ja. News. Nachrichten. Wir können auch einfach mal ein bisschen Service. Einfach, ich meine gut, wir haben jetzt hier 2017 und zwar den 2018. Ich dachte kurz, das wäre ein Witz. Nein. Es war tatsächlich kein Witz, liebe Leute. Ihr könnt euer Lachen wieder zurücknehmen. Irgendjemand hat irgendwo geschnaubt. Irgendjemand sitzt gerade im Bus und hat so... So ganz kurz so. Ich liebe das, wenn du so Memes anschaust oder so. Und wenn du so. Ja, wir können einfach einen Service-Podcast machen. Ich lese euch jetzt einfach mal eine Nachricht vor. Und zwar im besten Nachrichtensprech, den ich... Wir wollten ja eh depressiv sein. Ja. Mannheim. 20 Verletzte bei Tramunfall. Tramunfall. Ich bin ein Nachrichtensprecher. Im Mannheimer Berufsverkehr sind am Donnerstagmorgen 2 Straßenbahnen zusammengestoßen. Sei leise! Bei dem Unfall wurden 2 Fahrgäste schwer und 19 leicht verletzt. Nach dem Crash... Der Crash wird einfach alles ein kaputt. Man. Nach dem Crash im Stadtzentrum... Innenstadtzentrum. Oh, das ist ja richtig schlecht. Das ist der schlechteste Artikel, den ich je gelesen habe. War die Straße in Richtung Hauptbahnhof über mehrere Stunden gesperrt. Ja, Update, das ist nämlich die vorinstallierte App, die ich irgendwie nicht wegkriege von meinem Handy. Bitte sponsert uns, aber ihr seid scheiße. Ich muss mal ganz kurz sagen. Kann man auch mal so hinstellen. Ich finde ja auch zum Beispiel Apple scheiße, trotzdem wollen wir zu iTunes. Ja. Bitte sponsert uns. Ich finde GoFeminine scheiße, trotzdem wollen wir auch auf GoFeminine erscheinen. Ja, ich finde auch BuzzFeed scheiße, trotzdem will ich auch auf BuzzFeed erscheinen. Ne, GoFeminine und BuzzFeed-Folge machen. Ja. Das sind nämlich tatsächlich die lustigsten Seiten, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Wirklich, wenn euch langweilig ist, geht einfach auf GoFeminine oder BuzzFeed und der erste Artikel, den ihr findet, ist schon das Lustigste der Welt. Das heißt, man darf eigentlich bloß den ersten Artikel anschauen. Nee, weil lustiger wird's ja nicht mehr. Doch. Achso, ja. Der Superlativ wird noch gesteigert. Ja. Dafür bin ich bekannt. Okay. Ja, das sind gute Seiten und ich glaube, wir lesen dann alles. Boah, wir sind noch richtig fertig. So, eigentlich teasern wir nur Dinge an gerade. Nee, oder? Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht jetzt. Wir reden erstmal über unser letztes Thema. Unser Leben. Oh Gott. Übrigens, ja. Gerade richtig fertig. Genau. Es hat wirklich 34 Grad oder so. Wir sitzen drinnen. Ich habe übrigens eine halbe Stunde geschlafen. Ja. Heute Nacht. Ich habe viel geschlafen, bin aber jetzt gerade hergeradelt. Und dementsprechend... Liebe Zuhörer, ihr könnt mal abstimmen, wer ist schlimmer dran? Die Person, die eine halbe Stunde geschlafen hat oder die Person mit 9 Stunden Schlaf, die ein kleines Stückchen Fahrrad gefahren ist? So, stimmt mal ab. Vielen Dank. Ja, das vielen ist Dank. Kein Wettkampf zwischen uns. Und mich bitte auf jeden Fall. Aber ich bin viel fertiger als du. Nee, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt so lange wach war. Weiß ich auch nicht. Ich war in der Donau. Oh. Oh mein Gott, das müssen wir jetzt verrate ich gerade meinen Standort. Ja. Ich war in einem Fluss. Wir piepen das aus. Wir piepen das aus. Warte, ich mache jetzt auch gleich einen Piep-Jingle, okay? Piep, piep, piep. Nein, wir sind so ein Lastwagen, der rückwärts fährt. Ich mach einfach. Piep! Das lassen wir einfach alles drin. Ich habe keine Lust, das zu schneiden. Ja, die Donau ist ja auch die lang. Donau ist lang. Die Donau fließt auch durch Wien tatsächlich durch. Willst du noch öfters machen? Willst du noch öfters sagen? Stimmt, gell. Vielleicht sind wir ja gerade in Wien. In Wien fließt nämlich Wien. Die Donau. Bitte sponsert uns. In Wien. Donau, ja. Bitte sponsert uns. Textilien. Textilien. Also erstmal muss ich sagen, ich finde den Namen sehr komisch. Weil warum steckt da Text drin? Textilien. Ja, ich habe es falsch geschrieben. Das ist jetzt nicht wichtig. Das ist eigentlich ein echt komisches Wort. Ich meine, du kannst ja Textilien mit Text bedrucken. Ja. So. Sind es dann Texttextilien? Ja. Oder sind es Textilien und alle anderen sind eigentlich nur Ilien? Oh. Hey, schau mal meine Ilien an. Das sagt auch niemand. Kein Mensch sagt, oh, schau mal, ich habe neue Textilien gekauft. Oh Gott. Kann man bitte wieder nennen. Ja, wer benutzt dieses Wort? Eigentlich ja auch nur Modefutsch. Also bitte schreibt uns in... Kannst du vielleicht aufhören, alle Leute, die potenziell unseren Podcast hören können, zu beleidigen? Potenziell. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare. Benutze das Wort Textilien. Benutze das Wort potenziell. Potenziell. Oder, ja, Potenzial. Steht das Potenzial über... Lass mal über Potenzial reden. Ja. Nach Textilien. Erstmal noch Textilien fertig. Es gibt ja sehr viele verschiedene Textilien. Und ehrlich gesagt, habe ich für den Rest meines Lebens genug von Textilien. Ja, ich will auch keine mehr. Ich laufe jetzt einfach ohne Textilien rum. Ja, darauf wollte ich nicht hinaus. Aber okay, wir sind jetzt ein Erotik-Podcast. Ja. Wir sind übrigens gerade mit Textilien begleitet. Noch. Noch. Wer weiß, wie lange. Auf, ja. Eigentlich wollte ich jetzt auf diese Konsumgesellschaft hinaus wir und so die Gesellschaft kritisieren und so richtig deep werden und so eine Wegwerfgesellschaft, die sich ja ständig Klamotten kauft und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir können aber auch einfach nicht Gesellschaftskritik üben, weil wir sind ja auch nicht Nachrichten und Politik. Weißt du, wo ich glaube, dass wir die größte Chance haben? Wo denn? Bei Wissen? Ja. Definitiv bei Wissen. Ich weiß nämlich sehr viel über Textilien. Einfach eine Kategorie. Das war eine Lüge. Entschuldigung. Mach den Schweigefuchs. Eine Kategorie, wo einfach auch nicht so viele Leute sind. Zum einfach Beispiel? So, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo gibt es am wenigsten Podcasts? Liebe Zuhörer, schreibt mal in die Kommentare, wo gibt es am wenigsten Podcasts? Weil da Business und Technologie. Das klingt echt nicht so, als gäbe es da so viele. Aber das ist, glaube ich, nicht so ganz unsere Zielgruppe, weil unser Humor ist nicht so bei den Businessleuten, unser Humor ist so bei 12. Ja. 12. Also falls ihr da draußen jetzt einfach 12 seid und seht, ey, die sind dümmer als wir. Seht. Ja. Gab es da nicht so einen ägyptischen Gott? Seht. Ja, da muss man nur das H und das T vertauschen. Oder schreibt man den nur mit S-T? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, Seht. Schon, ne? Ja, Seht. Ich bin voll dafür, dass man das H einfach immer ausspricht im Wörtern. Ich hätte gern, wie machst du es bei meinem Namen? Therese? Therese. Es klingt richtig herablassend so. Therese. Findest du? Ja. Ich verstehe auch gar nicht, warum dein Haar drin ist. Es gibt ja auch Theresa ohne Haar. Ich finde aber auch, dass es blöd ausschaut. Ja, sieht einfach blöd. Vielleicht ist das Haar einfach nur deswegen drin, damit ich auf andere Theresas ohne Haar herabschauen kann, weil denen fehlt ja was im Leben. Denen fehlt ja das Haar. Ja. Die haben weniger Haar als ich. Auf den Kopf. Alpecin, bitte sponsert uns. Friseure, bitte sponsert uns. Textilien, ich weiß nicht. Ich finde das Wort sehr komisch. Benutze es, glaube ich, nie. Wenn ich jetzt einen Counter. Ich hätte so gern einen Counter davon, wie oft ich das Wort schon gesagt habe. Ja, glaube ich, am öftesten. Heute wirklich. Ich habe noch nie in meinem Leben so oft Textilien gesagt wie heute. Aber Textilien an sich, muss ich sagen, ist ein gutes Konzept. Ich finde es eigentlich ein bisschen ein komisches, evolutionäres Konzept. Also man muss ja wissen, wir studieren ja Bio, deswegen sind wir auch ein bisschen interessiert in Biologie, Evolution. Bitte sponsert uns. Und und auf jeden Fall verstehe ich nicht, warum die Evolution gedacht hat, so hey, den nehmen wir jetzt das Fell weg und dann geben wir ihnen Textilien. Das hat sich ja die Natur gedacht. So, hey, lass ich glaube, die Natur hat sich generell nicht so viele. Glaubst du nicht? Nee. Verstehe ich gar nicht. Ich glaube nicht. Gar nicht. Aber stell dir mal vor, es gäbe einfach so einen Typ, der einfach Natur ist und der sitzt immer so, ja, komm jetzt hier, Menschen, lass die mal aussterben auch. Lass die mal, das nervt mich auch einfach jetzt. Lass denen mal das Fell abrasieren und ja. Dann geben wir ihnen aber Textilien. So, vielleicht wollt ihr uns alle ermorden und wollt ihr, dass wir erfrieren, deswegen ist unser Fell. Also die ersten Textilien sind einfach vom Himmel gefallen? Ja, natürlich. Ja. Wir könnten auch eigentlich in die Kategorie Religion, gibt's die? Weiß ich nicht, auf Spotify glaube ich nicht, aber woanders. Schade, bestimmt. Wir wissen ja auch gar nicht, wo wir laufen werden. Nee, Spotify, bitte sponsert uns. iTunes, bitte sponsert uns. Problem ist nämlich tatsächlich, dass die liebe Theresa jetzt ungefähr, es ist keine Anschuldigung, aber die ist jetzt einfach die nächsten Jahre einfach nicht mehr da. Das heißt, ich werde den Podcast jetzt alleine managen. Wir wollten uns ja trennen, wir mögen uns ja nicht mehr. Passt ja. Passt. Tschüss, ich gehe jetzt auch einfach. Ja. Adieu, ich würde jetzt gehen und die Tür zuknallen dramatisch. Ja. Aber wollen wir noch Regeln für den Podcast aufstellen? Ja. Weil ganz ehrlich, ich finde, ihr solltet keinen anderen Podcast neben uns haben. Ja, da sind wir gerade gut beim Thema Religion, das gefällt mir. Ja, das ist das erste Gebot. Es gibt nur uns als Podcast. Ja. Also wenn ihr jetzt noch andere Podcasts hört, Disgust. Dann müsst ihr euch entscheiden. Weil wir nehmen euch so nicht. Wir wollen es nicht. Wir sind noch, wisst ihr, wir sind weltbekannt. Und man kennt uns ja. Ja, man kennt uns und wir können uns auch leisten zu sagen, hey, wir wollen euch nicht. Ja, das ist jetzt aber auch nur deine Ansicht. Nee? Ich bin für jeden Zuschauer, hier merkt man auch, dass ich aus dem Haus Hufflepuff komme. Ich nehme nämlich alle. Ich komme auch aus Hufflepuff. Oh nein, so ein Mist. Wir werden auch auf jeden Fall mal über Harry Potter reden. Ja, safe. Es gibt die große Harry Potter Folge. Oh ja. Die große. Aber das kommt dann erst zu irgendeinem Jubiläum, glaube ich. Da können wir jetzt, auch mal Freunde einladen. Jetzt zur Zeit ist ja auch 20-jähriges Harry Potter Jubiläum. Oh, das würde ja gut passen, weil stimmt. Die Bücher vor 20 Jahren, glaube ich. Das ist cool. Rauskam. Das ist auch ganz lustig, weil meine Mama die einfach für uns gekauft. Ich finde das schön, wie ich so in den Podcast reinschnaubse. Ja, ich schnaube auch gerne in dieses Mikrofon. Genau, auf jeden Fall hat sie das gekauft, da war meine Schwester eins und sie dachte sich, hey, die liest das mal. Und genauso möchte ich halt auch mal sein. Ja. Mein Kind wird einfach nur mit Harry Potter aufwachsen. Ich glaube, wenn ich jemals ein Kind haben sollte, dann pflanze ich einen Baum einfach, wenn es auf die Welt kommt. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, stell mir das wirklich okay, schön vor. Das war unerwartet. Stell dir mal vor, da wächst einfach so ein Baum. Ja, ich hab, und du siehst einen Baum. Ja. Ich habe einen Zwetschgenbaum. Aber meine Schwester hat einen Kirschbaum und das ist so viel cooler. Das ist wirklich cool. Was haben sich meine Eltern damals gedacht? Ja gut, das soll halt du zu meinem bist Geburtstag. Dummes Zwetschge, das soll halt zu meinem Geburtstag hier Früchte haben. Das ist voll cool, wie groß ist der? Wie groß ist der Baum? Ja, schon ziemlich. Also der Kirschbaum ist größer und schöner und breiter und ganz generell gefällt er mir mehr. Ich mag auch Kirschen mehr zwetschen. Aber hey. Ich schon, wie du den Baum einfach fällst. Was hast du deiner Schwester? Du hast den Kirschbaum. Ich hab den Kirschbaum verdient. Ich sehe schon vor mir die Bildschlagzeile. Schock. Deutsche Feldbaum. Ja, so komm nicht gegen den Tisch. Haben wir noch Ausschlag? Haben wir noch? Ja, sehr haben gut. Wir noch Ausschlag? Das klingt so komisch, aber ich habe echt immer Angst, dass tatsächlich unser Podcast nicht aufnimmt, weil wir das ja schon mal hatten. Und kann ich jetzt allein weiter moderieren? Oder wie ist das? Magst du kurz auf deinem Handy ein paar Nachrichten checken? Ich weiß nicht. Wir machen zwar gerade einen Podcast, aber ich finde es okay, wenn du da jetzt einfach ja, mal machst. Dann passt ja. Ja, passt dann ja. Dann kannst du weiterreden. Ja, dann schau bitte deine Nachrichten an. Ich schieb das jetzt ganz weit weg. Ja, dann schaue ich kurz auf mein Handy. Okay. Es ist weg. Ja. Ich habe hast du ein paar lustige Anekdoten zu erzählen? Kommt drauf an. Was habe ich denn gesagt, über was ich nach Textilien reden wollte? Weiß ich nicht. Also ich. Potenzial. Potenzial. Was ist euer Potenzial? Schreibt uns mal in die Kommentare. Was ist dein Potenzial? Was kannst du am besten? Oh. Da wird ja hier eine richtige Identitätskrise getriggert. Also, ich kann tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so ein Talent. Wie jetzt zum Beispiel. Also eigentlich habe ich keins. Tschüss, Ende der Diskussion. Nee, also zum Beispiel bei der Laura, da weiß man, hey, die kann echt mega, mega gut malen. So, ich will jetzt nicht schleimen, aber ich muss ein bisschen Sympathie hier wieder bei ihr kriegen, weil sonst schmeißt sie mich raus aus meinem Zimmer. Aus meinem Zimmer. Und ich kann aber nicht so eine Sache komplett, ich kann alles so ein bisschen. Das klang jetzt angeberisch. Ich kann nicht alles so ein bisschen. Ich interessiere mich für viele Dinge ein bisschen. Ich kann Klavier spielen, aber jetzt nicht so mega geil. Ich kann schreiben, aber jetzt nicht so mega geil. Das klingt, ich halt, kann das klingt als würdest du die, aber nicht so mega die Fähigkeit geil haben, dass du schreiben kannst. Also ich kann Druck- und Schreibschrift. Wow. Ja, wow. Und ich kann kochen, aber nicht so mega, mega geil. Aber das merkt ihr dann eh bei unserem Freestyle-Rap, den ja, wir machen. Ja, genau. Ich kann auch das rappen, wir aber nicht so mega nee, geil. Freestyle-Rap. Den Rap. Machen, den machen wir. Kochen. Wir wollen jetzt einen Rap und keinen Rap. Genau, und deswegen ist mein Potenzial überall ein bisschen vorhanden, aber ich habe überall nur so ein bisschen. Ja. Genau, das war ein guter Satz. Überall ein bisschen. Ja, ich habe halt ein hohes Potenzial. Malen. Und ansonsten kann ich halt malen. Gar nichts. Malen. Findest du, du malst oder zeichnest du? Ich mach beides. Wir gehen jetzt Kategorie Kunst. Lass mal Kunst. Über Kunst reden. Dö. Kunst. Oh, edel. Ja. sehr schön. Ja, was ist der Unterschied von Malen und Zeichnen? Zeichnen ist... Mit Stiften. Und Malen mit Pinseln. Mit Pinseln. Echt? Ist ja. das die Definition? Ja. Krass. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich glaube schon. Wieder was gelernt, Leute. Das war bestimmt falsch. Wahrscheinlich bringen wir euch nur Bullshit bei. Ja, wir lügen ja auch ganz gerne. Wir lügen vielleicht gerne. War das eine Lüge. Vielleicht ist der Podcast eine Lüge. Oh. Denkt da mal drüber nach. Vielleicht ist das ganze Leben eine Lüge. Vielleicht leben wir in der Matrix. Matrix, bitte sponsern. Willkommen zum Depressionspodcast. ja, wir können auch mal eine Philosophie-Folge machen. Oh ja. Ja, tatsächlich, ich war vorgestern beim Arzt. Das war schon wieder so eine richtig... Nee, ja, das war tatsächlich nicht so spannend, aber ich war halt so die Letzte im Wartezimmer und der Arzt hat ja gerade noch irgendwie mit meiner Mom geredet, die auch da war. Und ich stand halt irgendwie gerade so neben dem und der tritt mir so auf meinen... Ich hatte Flipflops an. Mhm. Der tritt mir auf meinen Flipflop und ich stand dann bestimmt 5 Minuten so richtig awkward hinter ihm, weil ich nicht weggekommen bin und den Fuß auch nicht rausziehen konnte. Wow! Das war schon wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja... Das ist mein Leben. Also mein Leben hat jetzt nicht so viel Potenzial. Finde ich super. Das war wirklich, solche Situationen kenne ich ja auch ganz gut. Das ist einfach, und sowas passiert mir jeden Tag. So könnt ihr euch mich vorstellen. Ich habe auch eine Liste angefangen. Oh ja. Ich glaube, wir können sie jetzt noch nicht lüften. Erzähl mal, was ist das für eine Liste? Das ist eine Liste, wo ich einfach, die heißt ungefähr 10.000 Facts über mich. Mm, so ein 10-Fakt-Video können wir da eigentlich mal drüber machen. Ja. So wie diese Lifestyle und Gesundheit. Oh ja, so sind wir auf jeden Fall. Genau. Und dann schreibe ich einfach immer, wenn mir was Komisches über mich auffällt, dann schreibe ich es auf. Und ja, ich möchte jetzt auch damit anfangen, weil ich glaube, dass das Das ist wirklich lustig. Auch so generell Eigenschaften über einen selbst. Weil ich finde, zum Beispiel, wenn man so irgendwelche Spiele spielt mit so Freunden, wo dann so kommt, ja, wann ist das letzte Mal was richtig Peinliches passiert, da fällt dir fällt nie was ein. Nie. Ja. Das ist so wie, was ist dein Lieblingsfilm? Dir fällt nichts ein. Nee, Harry Potter doch. Aber ja, okay. Ja, okay. Okay. Ja, zählt nicht. Aber, ja, deswegen, so eine Liste habe ich tatsächlich auch daheim. Ich mach Ach so, und wenn du dann so Spiele spielst, dann kannst du quasi dein Handy rausholen. Ja, hoffe ich. Aber ich habe es rausgraben und dann so, hier sind ungefähr 1 Milliarde Facts über mich. Ja. Die werde ich jetzt alle erzählen. Ja, das Konzept ist nicht so gut, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Nein, ich finde das Konzept ziemlich gut. Es hat viel danke. Potenzial. Ja. Und es war eine Lüge. Ja. Und Filet. Ich habe auch gerade versucht, Filet einzubauen. Wir können auch mal so ein komisches... Jeder muss so und so viele Wörter einbauen, so. Also, so eine Reizwortgeschichte. Ja, genau. Oh, ich habe Reizwortgeschichten geliebt. Ich habe es geliebt. Nee, ich tatsächlich nicht. Ich habe die immer ganz, ganz abwegig gestaltet. Also, ja, ich auch, natürlich. Ich habe die komischsten Arten überhaupt benutzt. So, wir hatten einmal, was war denn das? Vogel, Kuchen und Dieb, glaube ich. Du weißt es noch? Ja, an die Geschichte kann ich mich noch erinnern. Okay. Es war auf jeden Fall Vogel und Kuchen. Ja. Ich glaube, irgendwie so Dieb oder Suche. Irgendwie sowas und keine Ahnung. Jeder hat halt einfach geschrieben, dass der Vogel geklaut wurde oder weggeflogen ist und dann irgendwie zum Beispiel weggeflogen und mit einem Kuchen zurückgelockt. So, das halt irgendwie... Das ist auch eine völlig relatable Story. Ja, also ich klaue jetzt einen Vogel, ist aber... Ist okay. Ja, okay. Es ist okay. Wie alt warst du da? Hast du letztes Jahr geschrieben? Das war, glaube ich, in der Grundschule. Auf jeden Fall, jeder hat halt versucht, das irgendwie einzubauen und ich habe einfach komplette Scheiße geschrieben und dann einfach irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, ja, die Vögel haben übrigens gezwitschert. So ganz nebenbei. Und eigentlich ging es um was ganz anderes. So habe ich immer Reizwortgeschichten. Ja, das finde ich aber auch besser, ehrlich gesagt. Weil eigentlich ist ja langweilig. Du kriegst halt als Lehrer immer dasselbe. Weil eben. Schüler werden einfach immer einen Vogel nehmen, der geklaut wird, weil sie einfach nicht dann darauf kommen, den Vogel einfach nur am Rand zu erwähnen. Ja, eben. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde es gut. Ich hätte es auch so gemacht, glaube ich. Das freut mich. Also ich habe halt irgendwas angefangen und dann war ich so im Flow. Ja. Und dann ist es so rausgekommen und dann dachte ich mir so, scheiße, du musst Hast noch Vögel noch? Einbauen. Ich glaube, ich habe sogar so ein Sternchen irgendwo gemacht und den Satz mit den Vögeln einfach nur mit so einem Sternchen eingefügt, weil ich es weil ich einfach geschrieben habe und nicht mehr dran gedacht habe. Schon voll lernen, du hast es dann nicht gefunden. Sternchen. Ich habe auch immer 20.000 Sternchen in Deutsch aufsätzen gehabt. Ich auch. Und ich hatte immer so eine Extra-Seite mit ich auch. Sternchen. Ja, genau. Müssen wir mal schauen, ob wir das nochmal finden. Ich fände das voll lustig. Ja, die Reizwortgeschichte werde ich euch vorlesen. Ich habe auf jeden Fall noch Deutschaufsätze, glaube ich. Weil, also so, ich weiß auch noch, wir haben mal eine Ich-Erzählung schreiben sollen. Eine Ich-Erzählung? Wo ja die einzige Anforderung ist, dass man aus der Ich-Perspektive schreibt. Das ist ja... Jetzt darfst du mal raten, eine gute Aufgabenstellung. Was die 12-jährige Laura gemacht hat. Nicht aus der Ich-Perspektive? Nee, ich habe aber geschrieben, sie... Wow! Das war so. Hast du denn Punkte bekommen? Punkte. Null Punkte? Nee, ich habe tatsächlich eine 2 bekommen. Oh. Weil ich habe ihr das dann sofort noch gesagt, weil es mir wieder aufgefallen ist. Also am Ende ist es mir dann eingefallen, so, oh. Hast du nicht so jedes Lied durchgestrichen und überall ein Sternchen gemacht? Und dann die ganze Seite, wo nur Sternchen mit Das wäre auch schön gewesen. Ich habe es erst gemerkt, als ich gerade abgegeben hatte. Okay. Weil ich mir dann nochmal so das Thema durchgelesen habe und mir so dachte, oh. Halt, stopp. Wir haben das ja geübt eigentlich. Halt, stopp. Ja, das ist ja auch eine sehr gute Aufgabenstellung. Halt, das ist ja auch doof. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen geheult, damit sie... Vielleicht. Oh. Und dann hat sie gemeint, ja, da kriege ich halt einen Notenstufeabzug. Ja, passt ja. Ich habe mal ganz viele Punkte abgezogen bekommen, weil wir sollten über irgendein Mädchen schreiben. Und die hat aber keinen Namen. So, und jetzt schreibst du halt ganz oft das Mädchen. Aber du kannst ja nicht jeden Satz mit das Mädchen anfangen. Ja, deswegen benutzt du dann natürlich sie. Ja. Und es ist natürlich vollkommen falsch. Weil du kannst nicht schreiben, das Mädchen, die Straße entlang lief. Das Mädchen, das die Straße entlang lief. Und das Gleiche ist, wenn du den Satz beendest und dann wieder anfängst. So, keine Ahnung. Gestern begegnete ich einem Mädchen. Punkt. Sie aß Eis. Ist falsch. Es aß Eis. Ja. Und natürlich als Kind, ich bin da nicht drauf klargekommen, wirklich. Und da habe ich richtig viele Punkte abgezogen. Oh. Hast du da keine Folgefehler bekommen? Nö, es war eine blöde Lehrerin. Ja, das ist mir auch mal passiert. Wenn Sie zuhören, bitte sponsern Sie mich. Ich glaube nicht, dass deine Lehrer zuhören. Nein, das sind wirklich die. Wenn, dann hätten die schon abgeschalten. Ich bin gespannt, wer jetzt eigentlich noch zuhört. Also wenn ihr jetzt meine noch Mama zuhört, bitte sponsert uns. Nee, aber es ist. Ich würde mal kurz, also ich gebe jetzt einen Daumen hoch, das seht ihr nicht. Aber vielleicht hört es. Kann man das hören? Gesten sind ja auch gut. Kann man einen Daumen hoch hören? Sag mal ganz kurz leise und ich mache einen Daumen hoch, okay? Also ich hab's gehört. Ich hab's auch gehört. Ja, da habt ihr jetzt echt was verpasst, wenn ich es nicht gehört habe. Das war nämlich ein super. Also bitte spult dann auch nochmal zurück. Bitte sponsert uns, wenn ihr es gehört habt. Ja. Nee, eigentlich wollen wir auch gar nicht gesponsert werden. Ja. Also, nee, jetzt mal ganz im Ernst, ich würde eigentlich echt niemals gesponsert werden, weil es ist halt, ich will eigentlich nicht in meinem Podcast mit Absicht da sitzen und sagen, ja, also Teppichfirma Böhring. Ja, die Frage ist halt, machst du das so richtig offensichtlich oder versuchst du das ja, so dann muss man ja unterschwellig machen, denen so ja, aber das ist scheiße, so das ist Konditionierung. Nee, finde ich nicht gut. Das also wenn, dann will ich ironisch Werbung machen. Dann ja, ich, also die Teppiche sind echt super, sind echt, Mensch. Nee. Die würde ich ja so richtig kaufen. Da kriegst du bestimmt viel Geld. Ich will nicht dafür Geld kriegen, sondern ich will einfach immer so Sachen unterstreuen, ohne dass ich Geld dafür kriege. Das finde ich lustiger. Ach so, ja, das machen wir ja schon. Ja, machen wir eh schon. Ja, gut, ja. Dann passt ja. Genau. Bin ich auch absolut dafür, aber ich will auch kein Geld kriegen für diesen Podcast. Ja, ja doch. Außer Patreon. So Patreon ist okay. So. Wir richten jetzt auch sofort Patreon ein. Bitte, Mama. Das ist das Erste, was wir machen, bevor wir es überhaupt hochladen. Oh ja. Nee, ich glaube, das wird eh noch ewig dauern, weil wir viel zu blöd für sowas sind. Wir brauchen nur noch ein Intro. Ja. Schlagt uns mal Intros vor. Ihr könnt ein Intro machen für uns. Genau, wir schieben die Arbeit auf unsere Fans ab. Fans. So zwei Fans. Mama, bitte kannst du mal das Intro machen. Und sie denkt sich so, oh Gott, Kind, was tust du da? Das solltest du in dieser Zeit lernen. Ne? Sollte ich? Ich muss jetzt gerade nicht lernen. Du schon? Du musst Chemie lernen? Ich hab... Also ich studiere das richtige Biologie. Mhm. So. Ja. Und erstmal Lehrämtler mobben. Ja, wir haben ja auch sehr viel Chemie und tatsächlich haben wir ja eine Klausur, in der 80% durchgefallen sind. Das ist auch nicht so schön. So nicht so motivierend. Und ich musste dann auch meinen Urlaub stornieren, damit ich zum Zweitversuch gehen kann. Und es ist jetzt gerade richtiges... Ja. Ich habe versucht, ein paar Sounds dazu zu machen, aber ich habe es nicht so ganz hinbekommen. Ja. Genau. Was ist dir die Woche so passiert? Das ist auch eine lustige Sache wie dem Donnerstag haben wir heute. Hattest du auch so eine lustige Situation wie ich mit dem Arzt? Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich habe ja die Nacht so durchgemacht und dadurch weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, welcher Tag ich bin und auch wann Freitag. Und was und so. Und weil ja, ich denke auch, es ist Freitag. Es ist seit Wochen so warm und ich weiß, dass es am Freitag ja, und wenn es warm ist, denke ich immer Freitag. Nee, aber Freitag wird es kühler und das ist mein Highlight. Ich freue mich da schon seit... Ich erzähle jetzt mal von meiner Woche. So, pass mal auf, was war denn am Montag? Ich Trizzle, auch ganz die Woche und ich. Ja, Trizzle... Luke, die Woche und ich, bitte sponsor uns. Luke Mockridge, sponsor uns. Magst du Luke Mockridge? Ohne mein Altus sage ich nichts. Altus. Ja, ich habe gerade voll vergessen, was ich am Montag gemacht habe. Das ergibt jetzt keine gute... Ich habe am Montag gar nichts gemacht. Also wirklich gar nichts. Ich bin rumgesessen, ich habe Tomaten gegessen, wir haben Tomaten im Garten. Tomaten im Garten. Die nur darauf warten. Oh nein, du kennst das? Du kennst das gar nicht. Okay, sehr gut. Niemand kennt es. Wow. Falls ihr das kennt, bitte Ja, das wäre cool. Ich muss jetzt in meinem Terminkalender nachschauen, was ich am Montag getrieben habe. Oh Gott. Weil das ist ja... Diese Leute, die Terminkalender... Ich habe einen Terminkalender, weil genau. Ich bin zu meinem besten Freund gefahren. Ah, stimmt, so, dass du mir eine Da war ich den ganzen Tag und eigentlich haben wir auch nicht viel gemacht. Wir sind abwechselnd in die Sonne, weil wir uns wärmen wollten und in den Schatten, weil es kalt war. Und wir sind die ganze Zeit hin und her gewandert. Und ich habe tatsächlich am Ende dieses Tages unglaublich viele Schritte gehabt. Ja. Ja. Genau, das war auch das Ende der Geschichte. Weißt du, was ich verstörend bin? Ich habe die ganze Zeit Angst, dass auf einmal der Podcast, ich höre selber gerne Podcasts, dass der Podcast gerade angeht. Ich habe richtig Angst davor, dass einfach ein anderer Podcast ist. Wieso sollte der einfach angehen? Wir könnten dann wären wir so gestrikt. Wir könnten auch einfach wirklich andere Podcasts anmachen, bessere Podcasts. Wäre dann die Qualität besser von diesem Podcast? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Stimmt mal ab, also wenn ihr gerne einen guten Podcast hören würdet, dann während der Zeit... machen wir das einfach. Also, machen wir das. Wir sind schon bei Minute 45, wenn wir einfach jetzt noch die letzte Viertelstunde einen anderen Podcast laufen lassen, dann kriegt das auch keiner mit, weil es hört ja eh keiner mehr zu. Stimmt. Wir haben guten Content, vielleicht hört ein Mensch zu, der uns eine gute iTunes-Bewertung gibt. Content. Zelt. Zusammen. Ja. Genau, was ist noch so passiert? Ich war zum ersten Mal kneipen am Montag. Hast du es schon mal gemacht? Das ist eine ganz komische Sache. Ach, so kneipbadmäßig. Oh, das ist eine ganz komische Sache. Habe ich schon mal gemacht, ja. Aber ich ein eiskaltes Becken und du läufst da durch und es ist stechend kalt. Ich bin schon mal durchgeschwommen. Ich habe mich auf den Bauch gelegt und bin so durch. Doch. Da wäre ich gestorben. Es war wirklich sehr kalt, aber es war echt lustig, weil ich danach halt dann gleich so voll ins Ganze... Und das war wirklich cool. Mhm. Ist besser als nur mit den Füßen. Mhm. Ja. Ich bin ein krasser Typ, also... Du bist ein Typ? Ich bin ein Typ, ja, tatsächlich. Wir sind hier ja auch tolerant für alles, deswegen akzeptieren wir auch Genderfluid und so. Das ist das Einzige, was wir akzeptieren. Den Rest nicht. Den Rest nicht? Was ist eigentlich so der Rest? Weiß ich nicht. Ja, wir diskriminieren jetzt keine. Nee. Wir diskriminieren niemanden, aber wir mögen jetzt halt zum Beispiel... Keine Menschen. Also wenn ihr Menschen seid... Dann könnt ihr jetzt eigentlich auch aufhören zu zuhören, wir brauchen euch nicht. Ich hätte gerne einen Marienkäfer als Zuhörer. Ich hatte mal einen, tatsächlich. Mhm. Ich habe den ein paar Tage in meinem Zimmer gehabt. Den ist der gestorben? Der hieß Bob. Und irgendwann habe ich ihn nicht irgendwie habe ich das jetzt erwartet. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe jetzt einfach Bob erwartet. Oh mein Gott, habe ich dir das schon erzählt? Oh. Wie war das mit, wir schauen nicht auf unsere Handys? Das muss ich dir kurz erzählen. Ich habe nicht gestern einen Baby-Maulwurf gefunden. Das musst du mir erzählen. Was ist mit unseren Zuhörern? Das erzähle ich euch auch. Ist der lebendig? Der ist lebendig und der ist über das die Straße. Das Foto schaut so tot aus. Entschuldigung. Warte, pass auf. Mein Handy macht immer eine Bewegungsaufnahme. Und die Bilder könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Wow. Oh, das ist ja cool. Das war so süß. Das Handy tut quasi so alle Fotos zusammen. Ist ein bisschen gruselig und auch. Video draus machen. Aber es stockt so ein bisschen. Es sind nicht genug Fotos für ein Video. Das macht quasi immer, wenn du die Kamera wenn du die Kamera aufmachst. Dann nimmt es quasi schon so ein paar Sekunden auf. Hm. Und dann, wenn du abdrückst, dann hast du die paar Sekunden davor auch noch. Falls zum Beispiel dein Bild schlecht ist, aber die Sekunde davor gut gewesen wäre, dann kannst du da Pause machen und das Bild machen. Das ist ultra creepy. Ist sehr creepy, aber dann mache ich halt aber nicht die Kamera so oft auf. Auf jeden Fall habe ich gestern einen Maulwurf gesehen, als ich mit dem Fahrrad heimgefahren bin. Und der war auf der Straße. Und dann wollte ich ihn retten, aber ich durfte ihn nicht anfassen, weil sonst riecht er nach mir. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich habe es lieber mal nicht gemacht. Also Maulwürfe können ja sehr, sehr, sehr gut riechen, weil sie sehen ja nichts. Aber die waren so süß. Oh Gott. Deswegen glaube ich, dass sie sie nicht. Also ich hätte jetzt echt gerne einen Maulwurf als Haustier. Ich hätte gerne Schildkröte. Ich hätte gerne einen Maulwurf. Ich hätte auch gerne Maulwurf. Der war wirklich so flauschig, du kannst es dir nicht vorstellen. Und dann, habe ich ihn irgendwie mit so einem Stück Pappe wieder zurück ins Feld buxiert. Jetzt riecht er nach Pappe, toll, Laura. Er wird nicht mehr akzeptiert, weil er nach Seine Pappe Eltern, riecht. Pappe und Papier werden das schon akzeptieren. Ach, nee. So fangen wir jetzt hier gar nicht an. Ja, nee, echt nicht. Fangen wir jetzt gar nicht an. Ja, sorry falls ihr es jetzt irgendwie langweilig findet, weil wir sind echt fertig. Also ich bin fertig. Ich bin richtig fertig. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich habe immer so einen Millisekundenschlaf. Kann ich verstehen. Oh ja. Vor allem, wenn die Laura redet. Das hatte ich auch nicht in der Fahrschule tatsächlich. Sorry. In der Fahrschule? Ja. Das ist die denkbar schlechteste Situation für einen Sekundenschlaf. Vor allem, man ist richtig nervös. In der Fahrprüfung. Nicht in der Prüfung, aber das erste Mal Autobahn fahren, gell? Ich war so müde und ich bin wirklich eingeschlafen auf der Autobahn. Laura. So ganz kurz. Das war richtig schlimm. Hilfe! Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf oder ob ich jetzt eingesperrt werde, aber das ist mir wirklich Fall. Passiert. Das war echt ein bisschen problematisch. Ich hatte immer sehr viel Angst vor der Autobahn. Ich hatte da richtig viel Adrenalin. Ich hätte da nicht schlafen können. Das war die Phase, wo ich immer nur so 3 bis 4 Stunden Schlaf hatte und dann war ich irgendwie manchmal... Die Phase hatte ich auch mal. Nennt sich Klausurenphase. Nennt sich bei mir YouTube-Binge-Phase, aber... Oh ja. Ja. Ja. Ich bin ein richtiger Panikfahrer gewesen. Ich auch, ich bin es immer noch. Aber ich glaube, es liegt am Auto, weil wir haben also ein richtig blödes Auto. Und das würde ich jetzt auch sagen. Nee, wirklich. Das halte ich für eine Lüge. Ich habe mit jedem Ich halte es für ein Filet. Ich halte es für Textilien. Okay. Ja, nee, aber ich bin ja schon mit anderen Autos gefahren. Mhm. Zum Beispiel, als wir einen Roadtrip gemacht haben. Meine Freunde und ich. Ich habe Freunde. Ja, okay. Ich bin alleine mit meinem Teddy. Ich bin Roadtrip gemacht. Persönlichkeit. Oh ja. Habe ich tatsächlich. Ich habe zum Beispiel einen Choleriker in meiner Persönlichkeit. Ah, jetzt! Also, falls ihr gerade geschlafen habt, guten Morgen. Ihr habt hier nicht zu schlafen. Ich hatte gerade diesen Millisekunden im Schlaf. Sie ist wirklich komplett weggefallen. Gehen wir wieder näher ins Mikro. Wow. Ja, Entschuldigung. Hört man dich nicht. Bin vermutlich zu leise. Ich habe gerade einen Millisekunden, hab da lauter auch nicht so ganz zugehört. Und dann kam der Choleriker raus. Das war ein bisschen creepy jetzt. Ja. So, ich bin jetzt wieder wach. Apropos Choleriker und eingebildete Persönlichkeit. Hast du früher einen imaginären Freund oder Freundin oder Freundtier gehabt? Freundtier. Ich weiß also, nicht, was du da hattest. Ich weiß nicht, mein imaginärer Freund. Ich glaube, dass der nicht so wirklich einen Namen hatte. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe auch nie so gesagt, so ja, das ist jetzt mein Freund. Aber ich habe mir immer so vorgestellt, wenn wir Auto gefahren sind, ja, langweilig, dass der so nebenher läuft. Autofahren ist so langweilig als Kind. Der und ich habe immer. Du hast wirklich einfach so ein Freund aus dem Kindergarten genommen und immer in dein Auto gesperrt. Oh Gott. Nee, aber Autofahren ist so langweilig als Kind, wenn du rausschaust. Ja, und meine Schwester, die saß immer rechts. Also die konnte immer die Natur anschauen. Und ich musste links sitzen, weil ich bin halt die Jüngere, ich durfte nie was entscheiden. Ich bin und die Ältere und durfte auch nie was entscheiden. Sehr gut, sehr gut. Links ist langweilig, du schaust nur andere Autos an, du siehst nichts. Ja. Und deswegen habe ich mir den immer vorgestellt und das war auch so ein Gestaltwandler. Also je nachdem, wie schnell wir gefahren sind, war das ein unterschiedliches Tier. Weil wie gesagt, er war ein Tier. Oder sie, es, ich glaube, das war nicht mal so. Was wir sind hier genderneutral. Hast du da gesehen? Es ist ein Gestaltwandler. Was auch mal ein Filet? Nicht? Nee, aber Textilien. Okay. Hat ja auch kurze Beine, weil es eine Lüge war. Nee, genau, je nachdem, wie schnell wir gefahren sind. Weil so ein Freund aus dem Kindergarten, der kann ja nicht ständig mit dem Auto herlaufen. Deswegen war es halt mal ein Pferd und mal ein Hund. Hunde habe ich immer geliebt, meistens war es ein Hund. Ein Drache, tu bitte deinen Fuß vom Kabel. Und dann hatte ich verschiedene Phasen, das war dann auch mal ein Einhorn und so. Oh. Und das ist eigentlich ein bisschen creepy alles, aber so ist man halt das Kind. Ja, ich hatte, bei mir war es ein bisschen gruseliger, glaube ich. Weil mein imaginärer Freund war quasi so ein bisschen so in der Vorstellung mein großer Bruder. Ich habe eine kleine Schwester und ich habe mir... Das ist ein bisschen gemein, ein bisschen aber ich habe mir gemein, immer einen großen Bruder gewünscht. Hey, falls du es zuhörst, bitte sponsor uns. Nee, wir wollten deine Gefühle nicht verletzen. Spaß. Ich liebe meine Schwester, aber ich fand es halt immer, ich fand es immer cool, so einen großen Bruder zu haben, der mir so alles zeigen kann und so. Oh ja. Und deshalb, der hieß Jack. Mein imaginärer Kurs. Du warst aber kreativ, Mensch. Ja, und den habe ich mir halt auch immer vorgestellt, wenn wir langweilig war. Ist er so durch den Raum gehüpft. Und der hat auf meinem Schrank gewohnt. Ich weiß nicht warum, aber. Auf deinem Schrank? Ja. War der Schrank sehr hoch an der Decke? Ja, der war sehr hoch. War wirklich. Hatte der so 1 Zentimeter? Nee, pass auf. Es war so, dass der quasi, also es war. War schon schön 30 Zentimeter, glaube ich, dazwischen noch, zwischen Schrank und Decke. Aber ich habe mir immer so vorgestellt, dass es dahinter weitergeht, weil ich konnte da dann natürlich nicht hochschauen, ich war klein. Ja, klar. Ja. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass da geht's dahinter noch weiter und da ist so ein Raum quasi und da ist er dann immer reingeschlüpft. In den Raum. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ja, das war echt. So funktioniert Architektur nicht. Nee. Müsstest meine nee, ich will jetzt deine Kinder zerstören. Jack schlägt dich gerade, falls du es nicht siehst. Verprügelt dich. Okay, das war creepy. Wahrscheinlich kommen wir jetzt wie die größten Psychopathen rüber. Sind wir auch. Liebe Zuhörer, schreibt mal in die Kommentare, was war euer imaginärer Freund? Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass die meisten irgendwie sowas haben. Vielleicht hat er keinen Namen, vielleicht hat er jetzt nicht unbedingt über dem Schrank gewohnt. Aber ich glaube, es ist halt einfach... Aber naja, ich hatte eine blühende Fantasie, okay. Aber ich weiß nicht, es ist halt gut, wenn man immer was hat zum Anschauen. Es ist eigentlich blöd, dass ich es nicht mehr habe. Ich habe den wirklich bildlich vor mir gesehen. Ich kann dir sagen, wie der aussah. Jetzt auch noch? Ja. Wo sitzt der gerade? Ja, jetzt ist er nicht mehr da, aber ich meine, ich kann dir doch sagen, wie der aussieht. War das unser Gasthörer? Oh, wir können einfach mal so Geister als Gast nehmen. Ja, gut. Sehr gut. Wir sind jetzt in der Kategorie spirituell gelandet. Wir stellen uns einfach Michael Jackson vor und interviewen den. Ja, jetzt sind wir in der Kategorie Interviews gelandet. Stimmt. Hey Michael, I want to ask you about... Ich kann kein Englisch. Englischstudent. Tada! Ja, wir sind auch sehr anonym hier. Wir geben sehr wenig über uns preis. Ja. Wir wollten auch nicht sagen, dass wir an der Donau wohnen. Also es ist nicht ganz an der Donau. Aber sie ist in der Nähe, kann man sagen. Ich dachte, wir wollten das so auspiepen. Oh. Jetzt müssen wir es nochmal auspiepen. Sehr oft auspiepen. Ja, wir wohnen ja eigentlich am Rhein. Rhein-Main-Donau-Kanal. Ja. Das finde ich, ich mag das auch, das klingt schön. Ja, ich habe es eigentlich auch nur gesagt, weil es schön klingt. Es hat ja keinen Sinn gemacht, aber Rhein-Main-Donau-Kanal. Ja. Sehr rhythmisch-harmonisch. Wo wohnt ihr? Mit Adresse bitte. Oh ja, wir besuchen euch einfach. Oh Gott. Willkommen zum gruseligsten Podcast der Welt. Ja, ja. Sorry, das passiert, wenn man sich drei Themen ausgesucht hat und eins davon komplett scheiße war. Die anderen waren jetzt auch nicht so geil. Ich sperre auch die ganze Zeit so auf die Zeit. Die ganze Zeit. Soll ich richtig Wie lange machen wir eigentlich? Ich weiß nicht, ich würde sagen, wir nehmen eine Stunde auf. Ja, dann haben wir noch 6 Minuten. Wir könnten noch ein neues Thema aufschlagen. Ja, wir können auch mal über Kategorien reden, weil ich fände es gut, wenn wir ein paar Kategorien... Gut, müssen wir es nicht am Anfang haben, aber so insgesamt. Ich hätte gerne Kategorien. Ja, ich hätte gerne Nachrichten mit mir. Da redet dann bloß ich über Nachrichten. Wir könnten lustige Nachrichten aufschnappen, wenn wir irgendwo lustige Nachrichten finden, die wir vorlesen. Mhm. Vorlesen. Mhm. Du willst quasi vom Content anderer profitieren. Ja. Ich würde richtig gerne klauen. Klauen. Richtig gerne. So wie diese YouTuber, die eigentlich nur Reactions machen. Ja. Ja, wir könnten echt noch ein neues Thema aufschlagen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können auch über Klauen reden. Über Klauen. Aber eigentlich möchte ich dich jetzt fragen, ob du schon mal geklaut hast, aber vielleicht sollte man das nicht im Podcast sagen. Weil du hast schon gesagt, dass du beim Autofahren manchmal schläfst. Und ganz generell spüre ich hier einfach viel zu viel kriminelle Energie. Dann bist du auch noch ein Psychopath. Aber jetzt im Ernst, hast du schon mal geklaut? Muss ja nicht sagen, wo. Ich weiß nicht, ob das strafbar ist. Nach 10 Jahren ist es verjährt. Und du vor 10 Jahren was geklaut hast? Ich glaube, ich antworte jetzt einfach nicht. So. Also. Ich will mich in vornehmen. Kleiner Lifehack, wenn ihr mal lustige Sachen machen wollt. Genau. Die Lifehack-Ecke. Ja. Dim. Ja, schön, dass du lauter Jingles erfindest, die alle gleich klingen. Das sind einfach zwei Töne. Dim. Dim. Die Lifehack-Ecke. Ja, das war schön. Ja. Können wir nochmal machen? Die Lifehack-Ecke. Dim. Das waren gerade andere Töne. Ich dachte mir auch gerade, ich weiß die Töne nicht mehr. Wir können am Keyboard was einspielen. Lifehack-Ecke. Also. Wenn ihr mal Langeweile habt und eine lustige Beschäftigung wollt, geht in den Supermarkt. Oh. Geht zum Obst. Oh. Geht zu den Trauben. Oh. Nehmt eine Traube. Oh. Eine. Oh. Geht zur Kasse. Uh-huh. Fliegt sie ab. Uh-huh. Klebt das Etikett auf die eine Traube. Uh-huh. Legt sie aufs Kassenband. Und kauft nur diese eine Traube. Wow. Hast du es schon mal gemacht? Habe ich schon mal gemacht. Sehr gut. Ich habe sie umsonst bekommen am Ende. Oh. Das war wirklich sehr lustig. Finde ich gut. Das war wirklich lustig. Das war ein lustiger Tag. Sehr gut. Trauben im Supermarkt. Ja, ich habe jetzt Schwabe oder Schwach. Ich weiß nicht. Also... Das finde ich Schwäche. Jetzt eigentlich ziemlich schwach. Haha. Hast du lieber Schwabe oder Schwäche? Ich glaube lieber Schwäche, weil ich will jetzt keine Schwaben mobben, weil vielleicht sind unsere Zuhörer ja aus Schwaben. Ich habe nicht gesagt, dass sie mobben will. Vielleicht will ich sie loben. Ach, ich kann keine Schwaben loben. Jetzt habe ich Schwaben gedisst. Wow, ich nehme es zurück. Schwäche. Schwäche. Was ist deine größte Schwäche? Oh, da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ja, weil du keine Liste hast wie ich. Ja, ich habe keine. Hast du eine Liste mit deinen größten Schwächen? Nee, aber ich will nicht. Fang du mal an, ich überlege so lange, weil du hast ja eine Liste. Nee, habe ich nicht. Schwäche habe ich nicht, aber ich habe keine Schwächen. Aber nee, doch, ich kann, warte kurz, ganz kurz. Einmal Stille. Überlegt ihr euch auch einfach mal, was eure Schwäche ist. Ich habe gerade voll ins Mikrofon geschnaubt. Ja, wir sind übrigens Pferde. Ja. Und keine Menschen. Jetzt ist es raus. Verdammt, ich hab's gesagt. Meine größte Schwäche ist, dass ich ein Pferd bin. Das ist keine Schwäche. Meine größte Stärke ist, dass ich ein Pferd bin. Also ich bin ja körperlich ziemlich schwach, muss ich sagen. Das ist deine größte Schwäche? Nee. Ich wollte jetzt bloß so mit irgendwas anfangen. Ach so, ja. Ja. Also, ich bin jetzt nicht so stark. So, wenn du deine Schwäche eher jetzt so auf was Charakterliches beziehst. Das ist echt blöd, wenn wir sagen, wir müssen noch voll lang drüber nachdenken. Ja. Nee, aber ich denke mir halt, ich habe viele Schwächen und ich überlege gerade, was mich am meisten... Ich weiß, meine größte Schwäche fällt mir ganz so ein. Ich bin wahnsinnig faul. Das ist wirklich, das ist ein großes Problem. Das ist jetzt ein richtiges Studentenklischee. Vor allem, ich bin faul, aber sehr ehrgeizig. Das macht null Sinn. Das ist so blöd. Das geht nicht. Weil ich will in Sachen gut sein, aber ich will nichts dafür tun. Ja, okay, das verstehe ich. Das Problem ist, in der Schule hat es sehr gut funktioniert. Ich habe nie was gemacht, schon trotzdem gut. Same. Ja. Same. Also jetzt ohne angeben zu wollen. Ja, aber... Aber ich war schon auch immer relativ gut, ohne mich jetzt sehr anzustrengen. So bis aber zu ich mein, 9, 10. Ja. Sache... Dass du dann gemerkt hast... Nee, ich wurde im Abi dann... Also ich in der Oberstufe wurde ich dann richtig gut, ohne was zu machen. Tatsächlich. Aber... war andersrum bei mir. Da war ich dann auf einmal sehr schlecht. Nee, ich habe früher noch mehr gemacht und dann nicht mehr. Aber ich weiß nicht, so Sachen, die mich interessieren, da hänge ich mich auch ein bisschen. Zum Beispiel Studium. Podcast zum Beispiel. Podcast. Ja, falls ihr übrigens Tipps für uns habt, wir haben nämlich gar keine Ahnung. Wir wissen nicht, wie man schneidet. Wir wissen nicht, wie man ein gutes Intro macht. Wir wissen nicht, wie man einen Podcast aufnimmt. Ja, weil man kennt uns ja. Wir sind ja berühmt. Ja, wir sind berühmt. Drei Folgen. Also bitte helft uns. Genau. Wir könnten so eine Spenden, so eine Hotline machen. Ich hab's. Meine größte Schwäche ist, dass ich kein Fenchel mag. Ja, willkommen zum... Keine Ahnung. Fenchel ist sehr widerlich. Das ist keine Schwäche. Das ist keine charakterische Schwäche. Doch, finde ich schon. Fenchel ist ganz allgemein einfach eine Schwäche. Ja, ich finde Fenchel. Ja. Magst du Fenchel? Nee. Ist auch nicht. Fencheltee. So Fencheltee generell. Oh, oder Fencheltee geht gar nicht. Kamillentee ist gut. Fencheltee ist nicht gut. Das Schlimmste ist Anis-Kümmel-Fencheltee. Den hatten wir tatsächlich mal. Es gibt nichts Schlimmeres als Anis-Kümmel-Fencheltee. Anis. Anis? Anis. Anis. Entschuldigung. Klingt blöd. Klingt ja erotisch. Wir sind übrigens kein Erotik-Podcast. Bin gerade sehr nah ans Mikrofon gegangen. Wahrscheinlich hört man mich nie. Schlägt es noch aus? Es schlägt noch aus. Das Mikrofon ist eingesteckt. Eine Stunde geschafft, tatsächlich. Ja, jetzt können wir auch aufhören. Tschüss! Ja, tschüss. Sorry. Ja, sorry. Ja, nee, bitte, falls euch der Podcast gefallen hat. Ja. Ja, tschüss. Tschüss. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir würden uns sehr freuen. Es war kein Spaß. Das ist immer so blöd, wenn man Spaß beiseite sagt, aber es war nicht lustig, was man gesagt hat. Ja, so wird es jedes Mal bei uns sein. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Spaß, bitte sponsor uns. Nee. Nee, bitte, ich will das nicht. Ich will das nicht einschlagen. Ja, falls euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen. Wir sind leider sehr... Also, wenn man uns lobt, glaube ich, gehen wir beide sehr auf. Ja. Wir werden einfach sehr fett. Wir sind quasi Hefe. Wir sind Hefe. Weil Hefe muss man ja bekanntermaßen auch loben. Ja, genau. Das war ein guter Vergleich von mir. Hefe schon super. Bin ich stolz auf dich. Ja, ihr genau. Könnt mich also, mal für diesen Vergleich loben. Wäre cool, wenn ihr uns weiterempfehlt und einfach hört. Finden wir schon mal ganz schön. Schöner Anfang. Uns vielleicht kommentiert oder E-Mail schreibt. Wir können unsere eine E-Mail-Adresse zulegen und... Können wir eigentlich machen, ja. Fanpost. Ihr genau. könnt uns die auch per Brief schicken. Ich schätze einfach mal, an die wird Donau irgendwie schicken. Podcast at, ja, keine Ahnung, das... Das sagen wir dann, wenn wir ja, da haben. Das machen wir so später. Das ist die längste Abmoderation genau. der Welt. Schreibt also uns einfach irgendwo. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Yeah. Auf Wiedersehen. Schönen Tag euch noch. Nee, ein Outro? Nee, haben wir nicht. Aber auch einfach mal einen schlechten Tag, oder? Ja, weil wir wollen ja nicht lügen. Nee. Wir mögen ja Filet und Textilien ja. nicht so. Wir wünschen euch einen schlechten Tag. Ja. Ja. Ja. Ja. Tschüss. Damit würde ich auch gerne aufhören. Wiedersehen. Prost.